Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Eugen Schmidt macht im Parlament Propaganda für Putin. Eugen Schmidt stammt aus Kasachstan und siedelte nach Deutschland über. Aber neben der deutschen Staatsbürgerschaft besaß Schmidt mindestens noch 2009 die russische Staatsbürgerschaft, wie Korrektiv am 11. Mai 2022 zeigte, denn er reiste 2009 mit einem russischen Pass nach Kasachstan ein. Schmidt und der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré waren Gäste des russischen Kriegspropagandisten Wladimir Solowjow, der damit drohte, Berlin mit Atomraketen zu vernichten. Das erzürnte selbst einige in der AfD. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lukassen warf seinen Parteifreunden, die bei dem russischen Propagandisten auftraten, während der Sendung von Markus Lanz am 12. April 2023 sogar Volksverrat vor. Was die Hinwendung von AfD-Spitzenpolitikern zu Russland bedeuten kann, wird sichtbar, wenn wir an die Veranstaltung in Potsdam denken. Dort wurde über einen Masterplan zur Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland geredet, darunter auch von nicht assimilierten Staatsbürgern. Krah sieht in seinem Buch Millionen Menschen mit Migrationshintergrund offenbar als störend in Deutschland an und schreibt, wie aufgezeigt, dass man sie in den nächsten 10 Jahren aus rechtlichen und politischen Gründen nicht gegen ihren Willen ausweisen könne. Sollte Russland allerdings in der Ukraine siegen und die USA als raumfremde Macht Europa verlassen, dann würde sich Deutschland neben China und Russland in einer multipolaren Welt wiederfinden. Die multipolare Welt, die Krah sich vorstellt, weist im Vergleich zu der jetzigen allerdings noch einen weiteren Unterschied auf. In einer solchen Welt würden keine universellen Menschenrechte mehr gelten. Zitat: Es sei richtig, wenn die konkrete Ausformung der Menschenrechte nicht global einheitlich, sondern je nach Kulturkreis verschieden erfolgt, schreibt Krah in seinem Buch auf Seite 125. Menschenrechte sind nicht absolut, sondern im Kontext der Gesellschaft zu definieren. Zitat Ende. Das bedeutet nicht nur, dass China Hunderttausende der uigurischen Minderheit in Konzentrationslager stecken kann, sondern es könnte auch zur Folge haben, dass für Deutschland die rechtlichen Barrieren fallen könnten, die 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, darunter 15 Millionen Staatsbürger, gegen ihren Willen auszuweisen. Europäische Premierminister schlagen Alarm. Am 16. April 2024 zogen der Premierminister von Belgien, Alexander De Croo, und dessen Amtskollege aus Tschechien, Peter Fiala, die Samthandschuhe aus. Die beiden Regierungschefs warnten gemeinsam in einem Brandbrief an die europäischen Institutionen vor der russischen Einflussnahme im Vorfeld der europäischen Parlamentswahlen. Zitat: In den letzten Wochen haben die Nachrichtendienste mehrerer Mitgliedstaaten Versuche eines externen Akteurs festgestellt, die Demokratie in Europa zu stören.